sagt, die Welt sei voll Problemen, lach ich ihn aus und sag diskret, nur ja nichts richtig nehmen, weil's allen anderen grad so geht. Und sag diskret, nur ja nichts wichtig nehmen, weil's allen anderen grad so geht. Herz, Schmerz und dies und das, ach, das ist uralt. Kuss, Schluss und sonst noch was, das kennt mancher bald. Sleep.